Das Labor. Ein Hörspiel von Christian Hussel und Wolfgang Zander. Nanu? Offen? Sollte der Alte noch da sein? Was liegt an? Zeit, dass man dich mal wieder sieht. Oh, hab wieder so eine Stammbaumtöle mit einem Straßenköter kopuliert? Ich gönne diesen alten Schachteln den Ärger darüber, dass ihr Schoß und nicht so schnell austrocknet wie sie selbst. Darf ich dir etwas vorlesen? Aber beeil dich, ich bin verabredet. Ich glaube, dein Rendezvous sollte besser ausfallen. Was auf dieser Welt könnte wohl wichtiger sein als mein Hormonhaushalt? Das hier. Eine Mitteilung der Pressestelle des Polizeipräsidiums. Schon wieder bei Rot über die Kreuzung. Hör zu. Heute Morgen wurde Professor Brontius in seinem Labor tot aufgefunden. Brontius, international geachtet als eine der Vaterfiguren der modernen Genforschung, war Leiter des Gentechnischen Institutes, welches direkt dem Forschungsministerium unterstellt ist, und arbeitete derzeit an einem Projekt zur Genomanalyse. Ein Ableben ist eindeutige Folge einer Selbsttötung. Was meinst du dazu? Gentechniker von eigener Schöpfung gekillt. Das wäre eine erstklassige Schlagzeile. Im Polizeibericht steht etwas anderes. Chefredakteur am Sessel festgewachsen klingt auch nicht schlecht. Du, willst du dir noch mal dein Interview anhören? Oh, das kenne ich auswendig. So wie der hat mich noch niemand in der Nase herumgeführt. Schlimmer als ein Politiker. Aalglatt. Hat er wirklich nur geblufft? Immerhin pumpte der Staat erhebliche Summen in sein Institut. Also, bei einem Bluff erscheint mir Selbstmord als zu hoher Preis. Brontius hätte immer einen Ausweg gefunden. Sag mal, wer hat ihn eigentlich entdeckt? Eine Putzfrau. Christine Hegedorn. Die Putzfrau ist ja geradewegs wie im Krimi. Ich tippe auf Dreieckskonflikt. Mafia oder Gärtner. Und du wirst den Reporter spielen, der das aufdeckt. Hier steht ein Herr von der Presse. Er möchte sich im Institut umschauen. Alle Informationen, die er benötigt, erhält er vom Polizeipräsidium. Mein Name ist Werstler. Sagen Sie ihm das bitte. Er meint, er hieße Werstler. Werstler. Ja, ich erinnere mich. Also gut, schicken Sie ihn auf. Polzin, wir kennen uns ja bereits. Mit diesem Interview damals war ich nicht eben zufrieden. Und wir nicht mit Ihrem Artikel. Die Gentechnik ist nicht aufzuhalten. Sie ist die Wissenschaft der Zukunft. Oder zumindest eines der innovativsten Gebiete. Was Ihre Andeutungen betrifft, auch Wissenschaftler verfügen durchaus über Moral. Ich zitierte fast ausschließlich Professor Brontius. Es kommt darauf an, wie man zitiert. Was wissen Sie über seinen Tod? Nicht mehr als das, was die Polizei herausfand. Der Tod trat gegen 3 Uhr morgens ein. Als ich kam, hatten sie ihn längst abgeholt. Ungewöhnliche Zeit für einen Institutsaufenthalt. Keineswegs. Wenn den Professor ein Problem beschäftigte, verließ er oft tagelang nicht das Institut. Glauben Sie an Selbstmord? Ich sehe keinen Grund, den Ermittlungen zu misstrauen. Würden Sie mir jetzt bitte zeigen, wo man ihn fand? Tut mir leid. Schade. Ich meine, können Sie sich wenigstens denken... Hatte er ein Motiv für diese Tat? Es waren sicher mehrere Gründe. Zum einen wurde er nicht jünger. Das macht ihm arg zu schaffen. Seine Leistungsfähigkeit ließ nach, wenn Sie verstehen, was ich meine. Dann kündigte zu allem Unglück auch noch seine Assistentin, Tamara Weisgerber. Sie leitete das Forschungsprogramm seit einiger Zeit, sozusagen eine unabkömmliche Person. Tamara Weisgerber. Ihr Name wurde von Bronzius damals nicht erwähnt. Ein wissenschaftliches Talent, trotz ihrer gerade einmal 28 Jahre. Der Professor hielt sie gern unter Verschluss wie eine Geheimwaffe. Und? Wo ist sie? Wie kann ich sie finden? Das ist es eben. Sie ist weg. Vor gut einem Monat spurlos verschwunden. Einen Grund nannte sie nicht. Und dabei, er hätte sich keine bessere Nachfolgerin wünschen können. Gab es Auseinandersetzungen zwischen den beiden? Auseinandersetzungen würde ich es nicht nennen. Meinungsverschiedenheiten. Ihr Weggehen macht ihm jedenfalls schwer zu schaffen. Können Sie sich nicht denken, wo sie sich aufhält? Gerüchten zufolge bewirtschaftet sie irgendwo auf dem Land einen Demeterhof. Eine Wendung um 180 Grad, also ist doch merkwürdig. Hat sie Verwandte? Mutter, Vater? Eine Mutter. Ihren Vater hat sie nie erwähnt. Ist die Mutter auffindbar? Wo lebt sie? Lebt? Sie ist oben auf Schloss Sonnenstein. Ach, da kommt Christine, unsere Putzfrau. Das ist Herr Werstler vom Revolverblatt. Ja, danke. Guten Tag. Sie haben ihn also gefunden? Ja, hinter dem Labortisch. Ich sollte öfter mal eine Leiche finden. Man wird berühmt dabei. Wann fanden Sie ihn? So kurz nach sechs. Er lag einfach da, mit einer Spielzeugpistole in der Hand. Ja. Komisch, dass man sich damit erschießen kann. Naja, offensichtlich hat's ja geklappt, er war hinüber. Sie haben Zugang zum Labor. Einfach so? Irgendjemand muss ja den Dreck wegräumen. Putzfrau ist in diesem Institut ein Vertrauensposten. Sie schlossen also die Tür auf, gingen hinein. Nein, die Tür war bereits offen. Ist das die Regel? Wenn der Chef da ist, ja. Wir haben vorn doch die Sicherheitsschleusen. Da kommt kein Fremder durch. Kein Fremder, aha. Sie kennen seine Assistentin? Die Weisgerber? Natürlich kenne ich die. Und? Wie war das Verhältnis zwischen Frau Weisgerber und dem Professor? Fräulein Weisgerber, bitte. Sie legte großen Wert auf diese Anrede. Man munkelt die beiden... Ja? Nein, die war nicht der Typ für sowas. Die war ganz anders. Was meinen Sie? Gar nichts meine ich. Man hört eben die. Christine, Institutsklatsch dürfte für den Herrn kaum von Interesse sein. Doch, es interessiert mich durchaus. Okay, ich gehe wieder an die Arbeit. Ach, vielleicht interfiefen Sie mich mal über angenehmere Dinge. Man kann ja nicht jeden Tag eine Leiche finden. Ciao. Auf Wiedersehen. Ach, der rasende Reporter. Was gibt es denn? Der Artikel fertig. Chef, die Sache stinkt. Naja, das sagst du jedes Mal. Ich habe eine Nase dafür. Du witterst überall Kloaken. Das ist keine Kloake, das ist ein Riesenpfuhl. Wir sind an einer Riesensache dran. Mein Lieber, ich will einen Artikel und keine Ahnung. Ja. Womit beschäftigte sich Bronzius zuletzt? Weißt du, das kann man so konkret nicht eingrenzen. Aha. Eine hormonale Steigerung der Hirnfunktionen. Turbo-Brain. Organtransfer. Naja, diese Gentechnologen haben ihre Finger überall drin. Apropos Organtransplantation, da hätte ich hier was ganz Feines für dich. Lies mal. Menschliche Vorhaut, menschliche embryonale Haut und Muskeln, menschliche embryonale Niere, gesamter menschlicher Embryo, menschliche embryonale Leber, menschliche embryonale Hypophyse, embryonale Lunge, Neger, männlich. Was ist das? Ein Auszug aus dem Bestellkatalog der Genius Pharma Company. Auch bei uns gründen sich erste Niederlassungen. Außerdem beschäftigen sie sich mit Gentechnologie. Nicht schlecht. Sonst noch was? Du hast dich doch sicher umgehört. Ja, an Bronzius-Forschungen scheiden sich die Geister. Zwischen und unter Ärzten, Juristen und Ethikern werden pro und contra so heiß diskutiert wie nie zuvor. Seit Jahren arbeitet die Regierung an einem neuen Gengesetz. Immer wieder wird die Annahme verschoben. Könnten da nicht sogar Autonome zugeschlagen haben? Ja. Hier scheint alles möglich. Wir brauchen aber Fakten. Ja. Mal was anderes. Erinnerst du dich an diese Stelle im Interview? Bronzius hielt es für wahrscheinlich, dass man eines Tages Menschen für bestimmte Tätigkeiten durch gentechnische Eingriffe gezielt qualifiziere. Er sagte tatsächlich gezielt qualifizieren. Mir wird noch immer schlecht, wenn ich daran denke. Brontius arbeitete an einem Prestigeobjekt des Staates. Eine öffentliche Meinung gibt es kaum dazu, weil die Öffentlichkeit nicht einmal ahnt, was da abläuft. Von den Gesetzen sprach ich bereits. Und Moral? Auf diesem Gebiet? Die Aktienkurse der Konzerne, welche sich mit sogenannten Biotechnologien beschäftigen, steigen ständig. Es gibt regelrechte Dschungelkämpfe zwischen den Unternehmen. Das klingt doch verdammt einträglich. Gebrauchen könnten wir die Story. Aber pass auf dich auf. Ja. Unterrichte mich sofort, wenn du etwas erfährst. An der offiziellen Version will scheinbar keiner rütteln lassen. Selbstmord. Aber wie sagte schon der Dichter, es ist was faul im Staate Dänemark. Berstler, guten Tag. Sie sind Journalist. Ja. Journalisten kommen des Öfteren hier an. Ja? Ich wollte lediglich zu Frau Weisgerber. Weshalb? Eigentlich möchte ich zu Ihrer Tochter. Man sagte mir, ich könne Sie hier unter Umständen treffen. Wir verkaufen keine Adressen. Fräulein Weisgerber arbeitete bis vor einem Monat im Gentechnischen Institut. Sie kündigte und verzog nach unbekannt. Ziemlich vernünftig. Heute früh wurde der Leiter dieses Institutes tot aufgefunden. Professor Brontius? Sie kennen ihn? Er besuchte gelegentlich Frau Weisgerber. Soviel ich weiß, arbeitete unsere Patientin ehedem mit ihm zusammen. Damals war er noch nicht so berühmt wie heute. Weshalb ist Frau Weisgerber bei Ihnen? Sie wurde vor 5 Jahren eingeliefert. Permanente Wahnvorstellungen. Sie entwickelt apokalyptische Visionen von einem Menschengeschlecht, das sich selbst in den Untergang manipuliert. Auf dem Bettlaken, in der Toilette, an der Teekanne, überall warnen ihre Inschriften vor den Genies, wie sie ihre Homunkuli nennen. Könnte das mit ihrer ehemaligen Arbeit zusammenhängen? Oh, Sie versuchen sich wohl auch als Psychologe. Welchen Eindruck haben Sie von Fräulein Weisgerber? Eine korrekte Frau, die sich sehr um ihre Mutter kümmert. Mhm. Sie kommt wöchentlich 2-mal zu Besuch. Sagen Sie, könnte ich Frau Weisgerber vielleicht einmal sehen? Frau Weisgerber ist verschwunden. Seit wann? Seit vorgestern Nacht. Aber Frau Weisgerber ist kein Einzelfall. Viele Patienten verschaffen sich auf diese Weise hin und wieder einen kleinen Urlaub. Die Fantasie, die sie dabei entwickeln, ist mitunter beneidenswert. Und wie einfallsreich sind dabei die Journalisten? Unterer Durchschnitt. Ich wäre Ihnen trotzdem dankbar, wenn Sie sich in Ihrer Zeitung für unsere Klinik einsetzen könnten. Mal sehen, ob mein Potenzial dazu reicht. Unsere Mittel werden fortwährend gekürzt. Wir besitzen keine hinreichenden Sicherungsanlagen. Die Personalstärke wird abgebaut. Glücklicherweise erhalten wir einen Teil der notwendigsten Medikamente kostenlos. Vom Staat? Sie Fantast. Das Gesundheitsministerium kennt doch nur den Rotstift. Natürlich von der Pharmaindustrie. Testen Sie hier Medikamente? Junger Mann, schauen Sie lieber aus dem Fenster. Ist das nicht ein herrlicher Ausblick? Sehen Sie dort das herankommende Auto? Das Fräulein Weisgerber fährt auch ein Automobil dieser Marke. Und nun entschuldigen Sie mich bitte, ich habe zu tun. Verdammtes Vieh scheint Fremde nicht zu mögen. Kann ich aussteigen? Wenn Sie möchten. Schlimmstenfalls muss meine Versicherung zahlen. Feiner Empfang. Wäre ich zu Fuß gekommen, hättet ihr mich glatt zerrissen. Das wäre schade. Sie haben recht. Ich komme vom Tageblatt. Werstler, mein Name. Sie sind Tamara Weisgerber? Sie wollen mich besuchen? Auf diese Idee ist schon lange niemand mehr gekommen. Mich beschäftigt der Fall Brontius. Ich gehe voran. Nun kommen Sie schon. Ja, also, wie ich hörte, haben Sie vor kurzem im Institut gekündigt. Ist es nicht schön hier? In einer Einsiedlerklause zu leben, habe ich mir schon immer gewünscht. Und das Alleinsein? Wie haben Sie mich eigentlich gefunden? Ganz einfach. Ich bin Ihnen vom Krankenhaus Ihrer Mutter hergefolgt. Dann wissen Sie auch, dass meine Mutter... verschwunden ist, ja, ja. Ich habe Angst um Sie. Sie fühlte sich bedroht. Apropos, könnten Sie das gute Tier nicht besser hinausschicken? Ich werde Sie nicht fressen. Dann frisst er Sie wahrscheinlich auch nicht, Herr... Werstler, hoffentlich behalten Sie recht. Leichen bringen nur Scherereien. Ach, Herr Werstler, wem sagen Sie das? Ihre Mutter arbeitete früher ebenfalls bei Brontius. Allerdings. Ich erfuhr erst viel später davon. Ich begriff lange nicht, weshalb er sich dermaßen intensiv um mich kümmerte. Mhm, Ihrer Formulierung entnehme ich, dass Sie es jetzt wissen. Eines Tages, ich ging noch zur Schule, kam er uns besuchen. Ich hatte damals nicht die geringste Ahnung, wer er war. Er erkundigte sich über die Schule, sprach über seine Forschungen, ließ mir kleinere Fachaufsätze da. Die Sache interessierte mich. Aha. Später fragte er, ob ich nicht in seinem Labor anfangen wolle. Ich hatte sehr gute Zensuren, man hätte mich überall genommen. Ich ging zu ihm und er führte mich wie an unsichtbare Hand. Er räumte mir alle Steine aus dem Weg. Ich wurde seine Assistentin, konnte nach meinen Intentionen forschen. Faulenzen war das Einzige, was er nicht gestattete. Nicht eben gewöhnlich, dass sich ein Mann seines Formats einfach so um ein fremdes, junges Mädchen kümmert. Das empfand ich ebenso. Ich kannte ja meinen Vater nicht. Er nahm sich meiner wie ein Vater an und ich liebte ihn dafür. Vielleicht, wie man einen Vater liebt, bis ich... Bis was? Interessiert es Sie wirklich? Ja, natürlich. Das freut mich. Wissen Sie, meine Mutter hatte nie von ihrer Zusammenarbeit mit Brontius gesprochen. Nach meiner Geburt fing sie auch nicht wieder bei ihm an. Als ich dann in seinem Labor die Arbeit aufnahm, kamen ihre Wahnvorstellungen. Sie schrie und weinte tagelang, flehte mich an, ich sollte diese Arbeit aufgeben, versuchte sogar, mich in der Wohnung einzusperren. Ich sprach mit Brontius darüber. Wir mussten sie einliefern lassen. Sie haben Ihre Mutter ins Irrenhaus gebracht. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Sie drohte mit Selbstmord. Ja. Sie sagten, Sie hätten Brontius geliebt wie Ihren Vater. Wann kam die Abwendung? Brontius war ein hervorragender Wissenschaftler, ein Mann, dessen Ausstrahlung man sich nicht entziehen konnte. Er weigerte sich, die Schranken, die die Natur uns setzt, anzuerkennen. Die unbefleckte Empfängnis hörte auf, ein Mythos zu sein. Es könnte fast so etwas wie eine Frankenstein-Saga werden. Wollte sie ihre Mutter vielleicht warnen? Meine Mutter und ich, wir hiegen sehr aneinander. Nach diesem Zwischenfall in der Schule hatte ich niemanden außer ihr. Ein Zwischenfall? Ich war damals 12 oder 13, wissen Sie das Alter, da man seinen Körper erst richtig zu entdecken beginnt. Wir waren auf einem Klassenausflug. Die Sonne brannte, ein See lag in der Nähe, kurzum, wir gingen baden, nackt. Plötzlich zeigte mir ein Mädchen zwischen die Beine und lachte. Die anderen wurden aufmerksam und auf einmal lachten alle. Das Monstrum war entlarvt. Meine Mutter schickte mich auf eine andere Schule. Von da an ging ich allen aus dem Wege. Weshalb lachten Ihre Klassenkameraden? Sie fanden es komisch. Was? Ein Mädchen mit einem Pimmel ist doch komisch, oder? Ein Mädchen mit... mit einem... Sie brauchen nicht rot zu werden, Herr Werstler. Ich bin ein Zwitter. Wie bitte? Ich bin eine Frau, aber ich besitze die Geschlechtsorgane von Mann und Frau. Sie müssen nicht weiter erzählen, wenn Sie nicht möchten. Und wenn ich möchte? Wollen Sie noch ein Glas Wein? Vielleicht hätten Sie Ihre Arbeit doch nicht aufgeben sollen. Ach ja. Wussten Sie, dass Brontius bereits am Menschen experimentierte? Er war viel weiter, als Sie sich vorstellen können. Ich hatte gedacht, der Staat wacht darüber, wofür er sein Geld ausgibt. Die entsprechenden Behörden wussten tatsächlich Bescheid. Aber was sollten sie machen? Sie mussten tolerieren, was dort geschah. Denn sie waren als Mitwisser erpressbar geworden. Sie selbst kümmerten sich darum, dass nichts an die Öffentlichkeit gelangte. Andererseits kennen wir gut 3000 Erbkrankheiten. Wenn nicht durch Gentechnik, sind sie durch gar nichts auszumerzen. Von Krebs und AIDS muss ich wohl gar nicht erst sprechen. Können Sie mir beweisen, dass das nicht nur Fiktionen sind? Die Versuche, meine ich. Wie schon gesagt, ich genoss sein volles Vertrauen. Weil mich interessierte, weshalb er sich dermaßen für mich einsetzte, las ich in seinen Unterlagen. Ich wollte herausfinden, wer er wirklich war. Nur zu verständlich. Brontius Lieblingskind war die Genialitätsforschung. In seinem persönlichen Archiv fand ich vor gut 4 Wochen einen von ihm selbst geführten Ordner, der mich äußerst interessierte. Experimente an Menschen zur Steigerung ihrer Intelligenz. Ist das richtig? In etwa. In der Akte wurde präzise beschrieben, wie man eine bestimmte Eizelle in vitro mit einer Samenzelle verschmolz, unter welchen Bedingungen und an welchen Genen Brontius manipulierte. Die Eizelle wurde der Spenderin eingepflanzt und jede Periode ihrer Schwangerschaft genauestens beobachtet. Das Kind wurde geboren, entwickelte sich prächtig, hatte nur einen kleinen anatomischen Fehler. Das ist doch die Geschichte des 8. Tages, die Sie da erzählen. Das Kind besaß einen außergewöhnlichen Intelligenzquotienten. Es war ein Mädchen und es hieß Tamara. Finden Sie, dass Tamara ein schöner Name ist? Das heißt? Ja. Meine Mutter hatte sich für dieses Experiment zur Verfügung gestellt. Nicht zum ersten Mal übrigens, aber meine Geschwister waren nicht lebensfähig. Und der Samen kam... Von ihm selbst. Brontius war mein Vater, wenn man das nur so nennen kann. Ich hasste ihn, seitdem ich das wusste. Er hatte mich in sein Labor geholt, um mich unter ständiger Kontrolle zu haben. Ich war das Objekt seiner Experimente, die ich selbst durchführte, und ich begriff, dass ich das sein würde, solange er lebte. Dann haben Sie ihn also... Ermordet? Nein. Ich glaube nicht an seinen Selbstmord. Er hätte niemals Selbstmord begangen. Ich wollte ihn töten. Vielleicht hätte ich es irgendwann getan, wenn ich nicht gegangen wäre. Ein anderer hat es erledigt. Kennen Sie seinen Namen? Nein. Ich möchte, dass Sie den Mörder suchen. Übrigens, auf dem Forschungsgebiet, das Brontius beackerte, findet derzeit ein Wettrennen statt. Die Zielprämie ist außerordentlich hoch. Bis jetzt war mein Vater der Schnellste. Und wie hemmungslos er auch forschte, die Industrie erfuhr von ihm nichts. Wenn Sie mir helfen, werde ich den Mörder finden. Ich besorge Ihnen die nötigen Institutsunterlagen. Darin finden Sie alle wichtigen Anhaltspunkte. Wann? Warten Sie auf meinen Anruf und besuchen Sie mich wieder. Können Sie sich vorstellen, was es heißt, nicht ganz Frau und nicht ganz Mann zu sein und allein? Heb nicht ab. Der ist nicht zu Hause. Das Klingeln macht mich aber nervös. Ich habe Angst um dich. Bitte. Ja. Ich wollte nur wissen, ob es dich noch gibt. Oh. Dich interessiert doch einzig die Auflagenhöhe. Gib's ruhig zu. Quatsch. Hast du was rausgefunden? Mach's nicht so spannend. Ich bewundere gerade die Formen, die so eine Geschichte annehmen kann. Bist du ruhig. Sobald ich ganz dahinter gestiegen bin, melde ich mich wieder. Ciao. Bitte geh nicht mehr ans Telefon. Du hast also Angst um mich. kaum, dass wir uns richtig kennengelernt haben. Das gefällt mir. Und mir gefällt, dass du mich eingeladen hast. Ich möchte dich noch öfter kennenlernen. Seit wann arbeitest du eigentlich im Institut? Oh, willst du mich ausquetschen? Nein, nur ein wenig Berufsinteresse. Wenigstens bist du ehrlich. Also, seit gut einem Jahr bin ich dabei. Eigentlich hatte ich nie richtig Einblick, was die dort trieben. Aber einmal kam ein dringender Anruf für den Chef und ich sollte ihn aus dem Keller holen. Was ich da sah, war schrecklich. Das müsstest du mir mal ein bisschen genauer erzählen. Im Keller befindet sich die Tierversuchsstation. Hatte ich nichts zu suchen, aber weil er doch ans Telefon musste. Ja, dort lagen Ratten mit Geschwüren größer als ihr gesamter Körper. In einem abgetrennten Hundekopf, da hing Plastschläuche und der Hundekopf lebte. Ja, dann fand ich den Professor. Er beobachtete einen Affen, der wie auf einem Folterstuhl festgeschnallt war. Überall hingen an ihm solche Drähte. Man hatte ihm die Schädeldecke aufgemacht und ich sah das Gehirn zucken. Hörte das zu Bronzius Arbeit? Der Professor herrschte über das gesamte Institut. Wie bist du denn zu dem Job gekommen? Ich las in der Zeitung eine Stellenausschreibung und habe mich beworben. Dann saß ich da mit gut 20 Frauen in einem Raum. Seine Assistentin trat ein, nahm Blutproben aus unseren Ohrläppchen und wir durften gehen. Am nächsten Tag rief sie an und sagte, ich hätte die Stelle. Die Weißgabe also. Mhm. Was weißt du über sie? Nicht viel. Sie war sehr verschlossen und arbeitete wie eine Besessene. In gewisser Weise konnte man sich kein besseres Team als den Professor und sie vorstellen. Umso seltsamer, dass sie aufhörte. Vielleicht steckt ein Mann dahinter. Ein Mann? So naiv wie die ist. Du, stell dir vor, einmal lud sie mich in einen Kaffee ein. Erst sprach sie vom Dienst und so weiter, ja. Und dann wollte sie wissen, wie es ist, wenn man mit einem Mann schläft. Ich musste es ihr haarklein erzählen, in allen Einzelheiten. Mir tut sie leid. Ja? Ja. Eigentlich ist sie eine schöne Frau. Das finde ich auch. Lieb nicht. Ein letztes Mal, okay? Ja? Guten Abend, Herr Werstler. Ich hoffe, ich störe Sie nicht allzu sehr. Aber nein. Die Unterlagen sind nun verfügbar. Sie sind doch noch interessiert? Natürlich. Fein. Das Taxi wird jeden Moment bei Ihnen eintreffen. Ich erwarte Sie. Ich bin bereits unterwegs. Bitte geh nicht. Ich muss. Weißt du, weshalb ich hier bin? Warum ich dir das alles erzähle? Ich rufe dich an, sobald ich den Gig im Kasten habe. Bye! Das ist ja ein toller Schuppen. Ja, schauen Sie sich das alles nur gründlich an, Werstler. In der Industrie gibt es mehr Leute mit Geschmack, als Sie vielleicht denken. Wo befinden wir uns und wo ist Fräulein Weißgerber? Ihre Neugierde ist verständlich. Tamara kleidet sich gerade um. Das Haus ist alter Adelsbesitz. Die Herrschaften versuchten, was sie nicht verstanden. Sie spekulierten an der Börse. Wir haben das Haus gekauft. Wer ist wir? Alles zu seiner Zeit. Können Sie mit einer Videokamera umgehen? Nicht gut genug. Ich bevorzuge Foto und Mikrofon. Was lernen Sie nur heutzutage? Wir werden Ihrer Redaktion eine Kamera schenken. Wissen Sie, eines unserer Tochterunternehmen arbeitet im Videobereich. Florierendes Unternehmen, aber unser Geschäft läuft natürlich noch besser. Whisky oder Cognac? Scotch auf Eis, bitte. Ich begreife nicht, was das soll. Fräulein Weißgerber. Sie werden ein Interview mit uns führen. Mit Tamara und mir. Ihr Bandgerät ist doch eingeschaltet? Ja. Dann stellen Sie es doch auf den Tisch. Die Qualität wird besser. Sie können fragen, was Sie möchten. Wir werden ehrlich antworten. Natürlich erlauben wir uns, das Band zu schneiden, ehe wir es nutzen. Auf Ihr Wohl übrigens. Kommen Sie, Tamara. Das Bekanntmachen kann ich mir wohl ersparen. Guten Tag. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Einladung? Ich denke, Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Es gibt nicht viel zu erklären. Ich arbeite nun mit der GPC zusammen. Wenn ich das mal kurz übersetzen darf, GPC ist die Genius Pharma Company. Tamara ist seit wenigen Stunden deren wissenschaftlicher Leiter. Ich bin der Geschäftsführer. Jahresumsatz, aber das steht in jeder besseren Zeitung. Mir behagt genauso wenig wie Ihnen, dass das so spektakulär erscheint, Herr Werstler. Aber die Geschäftsleitung wusste, mich zu überzeugen. Sie arbeiten also mit den Mördern Ihres Vaters zusammen. Herr Werstler, bitte. Wir führten seit geraumer Zeit Verhandlungen mit Professor Brontius, die uns sehr optimistisch stimmten. Warum hätten wir ihn umbringen sollen? Im Gegenteil. Wir bedauern diesen schmerzlichen Verlust. Meine Mutter tat es. Glücklicherweise kam sie danach zu mir und ging nicht etwa in die Klinik zurück. Allerdings müssen wir sie nun für eine Weile ins Ausland bringen. Es fällt mir schwer, sie nicht ständig in meiner Nähe zu wissen. Sobald sich die Wogen etwas geglättet haben, werden wir ihre Mutter zurückholen, Tamara. In erster Linie geht es jetzt aber darum, den Vorsprung Ihres Vaters auszubauen. Gehe ich recht in der Annahme, dass die GPC das Gentechnische Institut übernehmen und die Forschungen Ihres Vaters fortsetzen will? Exakt das, junger Mann. Sein Projekt hat Zukunft. Eine Zukunft übrigens, die schon begonnen hat. Ich lernte viel von ihm. Tamara ist der einzige Mensch, der ohne längere Einarbeitungszeit und mit mindestens gleicher Effizienz wie Professor Brontius dessen Arbeiten fortführen kann. Langsam zweifle ich nicht mehr daran. Leider. Die Konkurrenz hat bereits aus der Pathologie das Gehirn meines Vaters entführt. Wir müssen schnell handeln. Kennen Sie Duckweed Oldenburg? Meinen Sie diesen Wunderknaben? Ein Pianist, der seinesgleichen sucht. Nächste Woche wird er 5 Jahre alt. Aus diesem Anlass wird er bei uns vor ausgesuchtem Publikum ein Konzert geben. Ahnen Sie etwas? Ist er etwa... Duckweed ist Tamaras erste selbstständige Arbeit. Sie werden zugeben, dass Ihre Forschungen zu höchsten Erwartungen berechtigen. Aus Ihrer Sicht gewiss. Wir können der Menschheit schon jetzt mehr zurückgeben, als sie in unsere Forschung investierte. Leistung muss sich allerdings auch lohnen. Ich wäre ein schlechter Geschäftsführer, würde ich das vernachlässigen. Gerade deshalb sollten wir langsam zum eigentlichen Gespräch kommen. Das Band muss heute noch ins Ministerium. Wir haben einige Fragen vorbereitet. Wenn Sie beginnen könnten. Sind wir im Besitz von Kopien sämtlicher Forschungsunterlagen des Gentechnischen Institutes? Sollten unsere Vorschläge nicht akzeptiert werden, würden die Medien bereits in 48 Stunden über das wirkliche Ausmaß dieser von öffentlicher Hand finanzierten Projekte berichten. Verstehe ich recht? Sie erpressen den Staat mit Untersuchungen, die der Staat finanzierte. Um vom Staat offiziell die Forschungsunterlagen zu erhalten, dazu noch Gelder zur Weiterführung besagter Experimente. Ganz richtig. Sie werden zugeben, ein hervorragender Schachzug. Bitte lesen Sie noch den folgenden Satz. Als Beweis für die Entschlossenheit und Wahrheit des Gesagten finden Sie mich in einer blauen Plastiktüte. Was soll das heißen? Uns liegt viel daran, dass man uns glaubt. Es wäre fatal, wenn wir wirklich in die Medien gehen müssten. Ich denke, dass ich nun zu meinem Recht kommen sollte. Würden Sie uns bitte allein lassen? Aber natürlich, er gehört Ihnen, wie vereinbart. Sie finden mich im Schneiderraum. Was bedeutet das alles? Ich möchte, dass Sie mein Vorgehen verstehen. Thomas, ich kann meine Herkunft nicht verleugnen. Selbst auf dem Bauernhof hatte ich mir ein bescheidenes Labor eingerichtet. Die Möglichkeiten, die ich jetzt eingeräumt bekomme, übersteigen jedoch alles Vorstellbare. Das ist doch Wahnsinn. Schade, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Ich hätte Sie gern tiefer in meine Forschungen eingeweiht. Wissen Sie, es ist einfach faszinierend. Mhm. Doch ich muss Ihnen noch etwas anderes gestehen. Etwas für mich sehr Wichtiges. Ja. Sie, sind der erste Mann, der mich tatsächlich als Mann interessiert. Dann helfen Sie mir hier raus. Organisch ist ja bei mir beides ausgebildet, aber eben nur die Eizellen sind schön. Auch fruchtbar. Ich werde versuchen, Sie nicht zu enttäuschen. In den Kindern selbst vor dem leben wir fort. Kann meine Aussage wir und unsere ist. Träume, Thomas. Wir werden Zwillinge haben. Einen Jungen und ein Mädchen. Der Junge wird aussehen wie du. Also worauf warten wir noch? Dieser Geschäftsführer ist verrückt. Ich möchte Kinder bekommen. Einer meiner Freunde besitzt eine Bergbaude. Den Schlüssel trage ich bei mir. Keiner wird uns dort finden. Wenn erst die Öffentlichkeit von dem Vorfall weiß, sind wir gerettet. Ich besitze deinen Samen bereits. Wie? Christine gab ihn mir. Ich habe ihr gleich, nachdem du aus dem Haus gingst, den Uterus ausspülen lassen. Technisch überhaupt kein Problem. Was haben Sie gemacht? Ich verstehe nicht. Die GPC hat Tina dafür versprochen, sie nach Institutsübernahme weiterhin zu beschäftigen. An ihr wäre dein Samen übrigens ohnehin verschwendet. Sie nimmt die Pille. Was hat dich eigentlich an ihr gereizt? Sie können doch nicht einfach von mir... Während des Vietnamkrieges wurde der Samen von 20.000 amerikanischen Soldaten in die Heimat geschickt. Immerhin 9.000 der Ehefrauen wurde schwanger. Unsere Erfolgsaussicht liegt bei 99,9%. Wie hältst du das bloß aus? Ich bin bloß ein wenig traurig, dass deine Spermien 2-3 Jahre in der Kühlbox liegen müssen. Aber im Moment erlaubt es mir meine Arbeit nicht. Wie möchtest du eigentlich, dass unsere Kinder heißen? Vom Forschungsministerium wurde bekannt gegeben, dass heute die Privatisierung des staatlichen gentechnischen Institutes erfolgte. Der neue Besitzer ist die Genius Pharma Company. Staatliche Zuschüsse werden weiterhin gezahlt, wofür sich die Company verpflichtete, sämtliche Angestellten zu übernehmen und weitere Arbeitsplätze aufzubauen. Durch die erfolgte Privatisierung wird eine Effizienzsteigerung erwartet. Leiter des Institutes wird Dr. Tamara Weisgerber, die bereits unter Leitung des unlängst verschiedenen Professor Brontius wesentliche Forschungsergebnisse vorweisen konnte. Regionalmeldungen. Nach wie vor fehlt jegliche Spur über die Motive und Umstände des in der letzten Woche verübten Mordes an einem Journalisten des Tageblatts, dessen Leiche in einer blauen Plastiktüte im Garten des Forschungsministeriums aufgefunden wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei auf Wunsch vertraulich entgegen. Die Industriegewerkschaft Metall ruft für Mittwoch zu einem landesweiten... Ich gratuliere, Frau Institutsdirektor. Auf die GPC. Schade, dass mein Mann das nicht mehr miterleben kann. Ihr Mann? Ja, Thomas Werstler. Mir fällt eben ein, unsere kleine Putzfrau hatte einen Autounfall. Tödlich. Christine? Ein LKW kam von der Fahrbahn ab und hat sie überrollt. Vielleicht ist das die beste Lösung. Aber jetzt wird es höchste Zeit. Ihr kleiner Schützling interpretiert heute erstmals in seinem Leben Chopin. Das Labor. Ein Hörspiel von Christian Hussel und Wolfgang Zander. Musik Friedrich Schenker. Dramaturgie Thomas Fritz. Es sprachen Ellen Hellwig, Frank Sickel, Günter Grabert, Walter Niklaus, Friedhelm Eberle, Astrid Bless, Carla Valerius, Wolfgang Schmidt, Klaus Anter. Schnitt Steffen Brosig. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Walpurgis Brückner Kurt. Regie Horst Liepach. Eine Produktion von Sachsenradio 1991.